Erster, das ist die Geschichte der Söhne von Noah, Sem, Hem und Japhet. Sie bekamen nach der Flut viele Söhne. Zweiter, die Söhne von Japhet waren Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Dritter, die Söhne von Gomer waren Askenas, Rifat und Togarma. Vierter, die Söhne von Javan waren Elisa, Tarsis, die Kittiter und die Rodaniter. Fünfter von ihnen kommen die Menschen, die an den Küsten wohnen. Sie hatten eigene Länder, Sprachen und Familien. Sechster, die Söhne von Hem waren Kusch, Mitzraim, Put und Kanaan. Siebter, die Söhne von Kusch waren Seba, Havila, Sabta, Rema und Sabtecha. Die Söhne von Rema waren Saba und Dedan. Achter, Kusch war auch der Vater von Nimrod. Nimrod war der erste mächtige Herrscher auf der Erde. Neunter, er war ein sehr starker Jäger vor Gott. Deshalb sagt man, er ist ein Jäger wie Nimrod. Zehnter, zuerst herrschte er über Babel, Erech, Akkad und Kalne im Land Sinear. Elfter, von dort ging er nach Assur. Er baute die Städte Ninive, Rehoboth-ir und Kala. Zwölfter, er baute auch Resen zwischen Ninive und Kala. Das ist eine sehr große Stadt. 13. Mitzraim war der Vater der Luditer, Anamiter, Lehabiter und Naphtuhiter. 14. Auch die Patrositer, Kasluhiter und Kaftoriter gehören dazu. Von den Kasluhitern kommen die Philister. 15. Kanaan war der Vater von Sidon und Het. Sidon war sein erster Sohn. 16. Zu seinen Kindern gehörten auch die Jebusiter, Amoriter und Girgasiter. 17. Auch die Heviter, Akiter und Siniter gehören zu seiner Familie. 18. Dazu kommen die Arvaditer, Zimariter und Hamathiter. Später verteilten sich die Familien von Kanaan. 19. Ihr Land ging von Sidon bis nach Gera und Gaza. Es reichte bis Sodom, Gomorra, Adma, Zeboim und Lasa. 20. Das sind die Söhne von Hem mit ihren Familien, Sprachen und Ländern. 21. Auch Sem bekam Söhne. Er war der Vorfahre von allen Kindern Ebers und der Bruder von Japhet. 22. Die Söhne von Sem waren Elam, Assur, Arpachst, Lut und Aram. 23. Die Söhne von Aram waren Uz, Hul, Geter und Mas. 24. Arpachst war der Vater von Sela. Sela war der Vater von Eber. 25. Eber hatte zwei Söhne. Einer hieß Peleg, weil sich die Menschen damals teilten. Sein Bruder hieß Joktan. 26. Joktan war der Vater von Almodad, Salef, Hazarmavet und Jara. 27. Auch Hadoram, Usal und Dikla waren seine Söhne. 28. Dazu kamen Obal, Abimael und Saba. 29. Auch Ophir, Havila und Jobab waren Söhne von Joktan. 30. Sie wohnten im Gebiet von Mesa bis nach Sepha im Gebirge im Osten. 31. Das sind die Söhne von Sem mit ihren Familien, Sprachen und Ländern. 32. Das sind alle Familien der Söhne von Noah. Nach der Flut entstanden aus ihnen alle Völker auf der Erde.